Ja, nehmt die Plätze wieder ein. Es geht weiter. Thema Grundlagentools für den Dienst der Herrlichkeit. Wir sind in diesem zweiten großen Thema Herrlichkeitsdienst. Wir hatten zuerst Herrlichkeitsleben, jetzt haben wir Herrlichkeitsdienst. Und wir haben jetzt das Unterthema Grundlagentools, die Gott uns gegeben hat, Basishandwerkszeug kannst du sagen, das Gott uns gegeben hat, um in und aus der Herrlichkeit Gottes heraus anderen Menschen zu dienen. Und wir haben als erstes gesehen, ich wiederhole nur noch mal ganz kurz, dass ihr wieder auf up to date seid. Als allererstes Grundlagentool hatten wir das Wort Gottes. Ja? Du kannst allein Wunder sehen, allein dadurch, dass das Wort Gottes im Glauben ergriffen wird, passieren schon Wunder. Das ist das erste Grundlagentool und das ist die Basis für unser Leben in der Herrlichkeit. Wenn das Wort nicht sagen würde, dass wir dauerhaft in der Herrlichkeit Gottes zu leben bestimmt sind durch Jesus Christus, wenn das Wort nicht sagen würde, dass wir dieselbe Herrlichkeit haben, die er vom Vater hat, dann könnten wir nicht in der Herrlichkeit leben. Ja? Das Wort ist unsere Grundlage. Amen. Alles, was wir leben, leben wir durch das Wort. Verstehst du? Unsere Lehre ist nicht irgendeine Idee von irgendjemand oder aus irgendeinem esoterischen Zirkel oder irgendeiner Ecke von irgendwelchen geistlichen Regionen, wo irgendjemand unterwegs ist, sondern unsere gesamte Lehre ist durchdrungen und ist inspiriert und fundiert im Wort Gottes. Amen. Halleluja. Das ist das erste Entscheidende. Das zweite, und da sind wir jetzt gerade dran, das zweite, was Gott uns gegeben hat, um in der Herrlichkeit und aus der Herrlichkeit effektiv Menschen zu dienen, das zweite wichtige Tool, das er uns gegeben hat, ist die Salbung. Amen, sag zu deinem Nachbarn, die Salbung. Und die Salbung, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, die Salbung hat im Wesentlichen zwei Aspekte. Erstens die Salbung Gottes in uns, nach 1. Johannes 2, Vers 20. Du kannst es so sagen, die Salbung Gottes in dir ist jedem Christen gegeben durch den Heiligen Geist und zwar für dich. Ja, für dich, sagt der Nachbarn, für dich. Ja, das heißt, um dich in alle Wahrheit zu leiten, um dich zu führen, um dir die Wahrheit zu offenbaren, um dich zu belehren, dafür ist dir die Salbung gegeben. Die Salbung in dir. Amen. Und dann gibt es den zweiten Aspekt der Salbung und das ist die Salbung auf dir. Okay, sagt den Nachbarn, auf dir. Und die Salbung auf dir ist dir gegeben in erster Linie für andere. Das heißt, zum Dienst an anderen Menschen. Im Jesaja heißt es an einer Stelle, die Salbung bricht das Joch. Das steht eigentlich im wörtlich, deswegen wirst du es vielleicht in der Konkordanz schlecht finden, weil mich schon mal Leute gefragt haben, das steht wörtlich, die Salbung wird zerbrochen vor dem Fett. Ja? Fett aber ist das hebräische Wort auch für Salbung. Nicht die Salbung wird zerbrochen, habe ich es gerade gesagt, die Salbung. Das Joch, genau, das Joch wird, ich habe es gerade falsch gesagt, glaube ich. Gell? Das Joch wird zerbrochen vor dem Fett. Amen. So steht's da. Das heißt, du kannst es so ausdrücken, die Salbung bricht das Joch. Das heißt, die Salbung Gottes ist dir gegeben für andere. Amen. Und jeder von uns hat die Salbung durch Jesus auf sich. Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Amen. Und du bist in Jesus, du hast es gerade gehört, du bist in Jesus. Das heißt, die ganze Fülle von Jesus ist in dir. Und damit ist genauso wie die Salbung auf Jesus war und auf Jesus jetzt auch im Himmel ist, genauso ist die Salbung auch auf dir. Aber die Salbung kann auf dir verstärkt werden, genauso wie übrigens auch die Salbung in dir verstärkt werden kann, habe ich das letzte Mal gepredigt, die Salbung in dir kann verstärkt werden durch das Hören des Wortes Gottes, die Salbung in dir kann verstärkt werden durch Gewöhnung geübte Sinne, dadurch wird die Salbung in dir verstärkt. Und so kann auch die Salbung auf dir verstärkt werden. Sie wird verstärkt im Wesentlichen durch vier Dinge. Erstens durch deinen Umgang mit der Salbung, indem du einfach sie gebrauchst. Man kann auch sagen, durch Treue im Kleinen, das, was du weißt, das, was du hast, gebrauchst du. Und durch Gebrauch nimmt die Salbung zu. Amen. Die Salbung nimmt zu, indem du dich entscheidest, die Salbung rauszulassen. So einfach ist es. Wenn du es rausfließen lässt, dann lässt Gott es nachfließen. Halleluja. Das ist gut. Deswegen diene ich immer so gern, weil dann weiß ich, dann wird die Salbung wieder stärker. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Manchmal fragen mich Leute und sagen, oh, bist du jetzt K.O.? Auch in Amerika hat mich wieder jemand gefragt, glaube ich, mein Fahrer war das, der mich von der Versammlung zurückgefahren hat, nachdem ich allen Leuten die Hände aufgelegt habe in der Versammlung, hat er mich hinterher gefragt, oh, und jetzt bist du schon ziemlich müde. Da habe ich gesagt, nee, ich bin total erfrischt. Warum? Weil wenn du die Salbung fließen lässt, dann wird sie wieder stärker. Durch Gebrauch nimmt die Salbung zu. Treue im Kleinen, ja, lässt die Salbung wachsen. Du sagst vielleicht, ja, meine Salbung oder das, da passiert noch nicht so viel und so weiter. Aber beginn es fließen zu lassen, beginn es zu gebrauchen und es wird stärker werden. Amen. Hunger und Glauben verstärkt die Salbung, habe ich das letzte Mal gelehrt, tue ich jetzt nicht mehr ausführlich darauf eingehen. Hunger und Glauben verstärkt die Salbung und Demut und Gemeinschaft mit anderen, die bereits stärker die Salbungen in ihrem Leben freisetzen, verstärkt auch die Salbung. Amen. Und das vierte sind, das habe ich auch schon gesagt, das vierte sind spezielle Ausgießungen des Geistes, die Gott seinem Leib gibt, die verstärken auch die Salbung. Halleluja. Das heißt, die Salbung auf dir ist gegeben und gleichzeitig soll ihre Wirksamkeit immer mehr zunehmen. Amen. Sag mal, die Salbung auf mir nimmt ständig zu. Wird immer stärker. Von Tag zu Tag. Die Salbung Gottes ist dir gegeben oder ist dem Sohn Gottes gegeben, um all die Gaben Gottes, und da sind wir beim Thema Gaben, da haben wir das letzte Mal begonnen, um all die Gaben Gottes, die in dich hineingelegt sind durch den Heiligen Geist, sozusagen in embryonaler Form bereits vorhanden sind, um all diese Gaben Gottes in dir zu aktivieren. Amen. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, es gibt keine Grenze für die Zahl der Gaben, in denen ein Christ wirksam werden kann. Ja, die Lehre, dass Christen immer nur zwei Gaben haben von Gott oder drei maximal, wenn sie brav sind, ist nicht biblisch, sondern was auch immer, wonach auch immer du dich ausstreckst, kannst du letztendlich haben. Glaub, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Das heißt, es gibt keine Grenze für deine Wirksamkeit in den Gaben Gottes. Ein entscheidender Aspekt der Salbung besteht darin, dass die Salbung immer in Verbindung mit dem Sohn, oder du kannst von mir aus auch sagen, der Tochter Gottes, wobei das ja das Gleiche ist, das haben wir schon gelernt, ja, es gibt kein Geschlecht im Geist. Also die Salbung ist immer in direkter Verbindung mit einem spezifischen Sohn wirksam. Amen. Die Salbung ist einem Sohn gegeben. Die Salbung ist nicht eine Atmosphäre, sondern die Salbung ist einem Sohn gegeben. Die Herrlichkeit ist eine Atmosphäre, da kommen wir dann noch. Das ist unser dritter Aspekt, zu dem wir dann kommen. Aber die Salbung ist nicht eine Atmosphäre, sondern die Salbung ist immer gebunden an bestimmte Salbungsträger. Also an dich zum Beispiel. Sag mal, ich bin ein Salbungsträger. Ja? Ja, deswegen hat Jesus gesagt in Markus 16 hat er gesagt, diejenigen, die glauben, denen werden diese Zeichen folgen. Mit anderen Worten, auf denen wird diese Salbung wirksam werden. Und dann hat er gesagt, zum Beispiel die Salbung, Dämonen auszutreiben, die Salbung, Kranke zu heilen und so weiter und so fort, die Salbung, das Evangelium zu predigen. Alle diese Salbungen werden wirksam im Zusammenhang mit Menschen, die Gott glauben. Ja, die Jesus glauben, die dem vollbrachten Werk von Jesus Christus glauben, die glauben, dass Christus in ihnen ist und sie in Christus sind, die glauben, was die Marion vorher gepredigt hat, dass wir eins sind mit ihm. In deren Leben wird diese Salbung freigesetzt. Was ist die Grundlage für die Salbung und die damit verbundenen Gaben, die freigesetzt werden? Die Grundlage ist ganz einfach das, was Jesus Christus in seinem Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Ja, da hast du diese Stelle, ich habe das letzte Mal auch schon vorgelesen, ich bin immer noch bei der Wiederholung. Du habt dir das letzte Mal diese Stelle gegeben, Epheser 4, Vers 8, wo es heißt, darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teilen der Erde. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Mit anderen Worten, was sagt Paulus hier? Er sagt, Jesus Christus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er hat unsere Sünde, unsere Trennung von Gott, unsere völlige Verlorenheit, unser Getrenntsein von Gott auf sich genommen, wurde durch den Heiligen Geist gerechtfertigt im Totenreich, ist auferstanden aus den Toten und ist aufgefahren in den Himmel, hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und hat von dort aus den Menschen Gaben gegeben. Amen. Das heißt, wenn der Heilige Geist in dich hineingekommen ist und das passiert in dem Moment, wo du Jesus aufnimmst, dann hast du Gaben in dir. Amen. Jeder von uns hat Gaben in sich. Und ich sage dir, in embryonaler Form oder angelegt in dir sind letztendlich alle Gaben. Letztendlich alle Gaben. Es kann sein, dass du in deiner Lebenszeit hier auf der Erde nicht in allen Gaben total jemals wirksam wirst. Trotzdem sind sie alle angelegt, weil der Christus, also Christus in dir ist ja nicht zerteilt. Amen. Ist ja ein Christus. Und in Christus sind alle, das heißt ja, du hast es vorher gehört, in Christus ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Das heißt, alle Gaben sind in Christus. Wenn Christus in dich hineingekommen ist, dann sind alle Gaben in dir angelegt. Amen. Und die Salbung ist gegeben, um diese Gaben in dir zu aktivieren. Amen. Und somit sagt Paulus weiter, dann nur ein Vers weiter, beginnt er dann zu reden über das Fundament der Freisetzung dieser Gaben, wo er dann sagt, ja, und er hat die einen gegeben als Apostel, andere als Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer. Er spricht vom fünffältigen Dienst. Er hat sie gegeben als Fundament letztendlich, um durch die Salbung, die ihnen gegeben ist, als speziellen Salbungsträgern, in dir, in jedem einzelnen Gläubigen, die Fülle der Gaben zu aktivieren und hervorzubringen. Amen. Das habe ich auch in Amerika jetzt gesagt. Ich habe gesagt, wisst ihr, meine Aufgabe ist es nicht in erster Linie euch zu demonstrieren, dass durch mich Wunder passieren. Das ist nur ein kleiner Teil. Sondern meine Aufgabe ist es, euch in den Wundern zu aktivieren. Amen. Meine Aufgabe als fünffältiger Diener, ja, ist es, den Leib Christi zu aktivieren in all den Gaben, von denen die Bibel spricht. Und dafür hat Gott mir zum Beispiel und anderen auch eine spezielle Salbung gegeben, damit das passiert. Verstehst du? Und deswegen ist es eben so, wenn eben zum Beispiel jetzt, wie ich es jetzt wieder in Amerika gemacht habe, aber ich habe es ja auch schon oft gemacht, wenn ich von vorne spreche und die Salbung freisetze und jeden Einzelnen von euch beten lasse für einen Kranken, dann passieren halt überall die Wunder. Warum? Weil das, was eigentlich in dir ist, wird in dem Moment aktiviert. Wodurch, in dem Fall durch die Salbung, die auf mir ist, die aber gleichzeitig auch deine Salbung ist. Amen. Nur ist sie vielleicht noch nicht in dem Maße übergegangen. Und deswegen hilft dir meine Salbung, um das, was du gegeben bekommen hast von Gott, zu aktivieren. Kannst du es sehen? Das ist die Aufgabe des Fundamentes. Apostel, Propheten als Grundfundament, Epheser 2,20. Und dann aber der ganze fünffältige Dienst, Pastoren, Evangelisten und Lehrer. Amen. Das ist die Aufgabe, weil es ist alles eine Sache der Salbung, verstehst du? Die Gaben sind eine Sache der Salbung. Alle Gaben Gottes sind übernatürliche Gaben. Es gibt in Gott keine natürlichen und dann übernatürliche Gaben. Also manche trennen das ja gern und sagen dann, ja, da gibt es die übernatürlichen Gaben, so wie Heilung zum Beispiel. Ja, da weiß jeder, das ist übernatürlich, weil das kann keiner von sich aus. Aber wenn dann zum Beispiel jemand Ordnerdienst macht, in der Gabe der Hilfeleistung, sagen sie, ja, das ist ja eine natürliche Gabe, das kann ja jeder. Ha, ha, ha. Sag mal zu den Nachbarn. Ha, ha, ha. Von wegen. Ich weiß, wovon ich rede. Der erste Dienst, den ich im Leib Christi gemacht habe, war Ordnerdienst. Vor 25 Jahren in der Bibelschule habe ich als erstes Ordnerdienst gemacht. Und ich habe sehr wohl festgestellt, dass es da unterschiedliche Gaben gibt. Zum Beispiel der Leiter meines Ordnerdienstes, der hatte echt die Gabe des Ordnerdienstes. Die Gabe der Hilfeleistung. Das war der Hammer. Der ist rumgesprungen, der hat alles gesehen, der hat gesagt, ja, und wenn dann einer versucht, den Pastor zu erschießen, dann schmeißen wir uns dazwischen und so weiter. Der war richtig, richtig heiß. Und ich musste feststellen, diese Gabe war in mir, also ich konnte zwar in dieser Gabe irgendwie wirken, da im Ordnerdienst, aber da gab es andere, die konnten es viel besser. Ich war immer abgelenkt vom Prediger, weil ich habe mich immer predigen sehen, wenn der gepredigt hatte. War ich immer so eins mit dem Predigen, verstehst? Und da konnte ich mich nicht mehr auf den Ordnerdienst konzentrieren. Ich hatte nicht diesen Blick, den andere haben. Verstehst du, es gibt keine natürlichen und übernatürlichen Gaben, sondern in Gott sind alle Gaben übernatürlich. Wenn du unter die Salbung kommst, wird alles, was Gott in dich hineingelegt hat, sozusagen übernatürlich aktiviert. Und weißt du, und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen übernatürlich aktivierte Ordner. Wir brauchen übernatürlich aktivierten Begrüßungsdienst. Das ist was ganz anderes, weißt du? Wenn du einen übernatürlich aktivierten Begrüßungsdienst hast, dann wollen alle Leute wiederkommen. Schon allein, um wieder die Hand geschüttelt zu bekommen von der Person. Sagen, ja, von dem will ich wieder die Hand geschüttelt bekommen. Oder übernatürlich aktivierten Büchertisch. Ich habe es neulich, glaube ich, mal erzählt, war das auch hier in der Schule in Hamburg, wo wir plötzlich gesehen haben, wo wir jemanden neu eingesetzt haben für einen Büchertisch und plötzlich ist der Umsatz vom Büchertisch hat sich vervielfacht. Weißt du, die gleiche Zahl der Leute ungefähr, jedenfalls im Gottesdienst und der gleiche Tisch, die gleichen Angebote und plötzlich hat sich der Umsatz total vervielfacht. Warum? Weil da offensichtlich eine spezielle übernatürliche Gabe war. Wenn die Leute diese Frau hinter dem Büchertisch sehen, dann denken sie einfach, wow, da muss ich kaufen. Solche Leute solltest du am Büchertisch setzen. Du kannst auch woanders, du kannst auch in der Welt natürlich, wenn du im Verkauf bist, im Außendienst oder wo auch immer, verstehst du, dann ist gut, wenn du diese Salbung hast. Weißt du, das ist Salbung Gottes. Gott hat die unterschiedlichsten Gaben in seinem Leib verteilt. Nicht nur die sogenannten, weißt du, immer wenn du aufrufst, gerade in unseren Kreisen, sage ich mal so, in herrlichkeitsorientierten Kreisen, wenn du sagst, ja, wer hat alles auf dem Herzen, im Heilungsdienst zu dienen, weißt du, dann meldet sich immer die Hälfte der Leute. Und wenn du dann sagst, ja, und wer hat alles auf dem Herzen, im Hilfeleistungsdienst zu dienen, dann denkt immer jeder, was, ach, das, ja, wenn es sein muss, wenn es nichts anderes gibt, oder dann fangen wir halt mal damit an. Aber weißt du, aber ich sag dir, in Gott, und das kann ich dir auch zeigen übrigens von der Bibel her, wenn du die verschiedenen Gabenlisten hier in der Bibel anschaust, ist interessant, zum Beispiel 1. Korinther 12, 28, da hast du eine Gabenliste, die ganz interessant gemixt ist, weil da hast du nämlich genau, da siehst du nämlich, dass genau Gott so nicht denkt offensichtlich, weil er da nämlich sagt, und er hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel einige, zweitens andere als Propheten, drittens als Lehrer, da sind wir noch einig. Dann kommen Wunderkräfte, sagst du, ja super, übernatürlich stark. Dann kommen Gnadengaben der Heilungen, auch super. Und dann kommt Hilfeleistungen. Plötzlich mittendrin steht Hilfeleistungen. Dann kommt Leitungen. Damit meinen jetzt nicht Stromleitungen, die gab es damals noch nicht. Sondern Gaben, übernatürliche Gaben der Leitung. Amen. Und dann macht er wieder weiter, Arten von Sprachen, wo wir wieder sagen würden, ja, das ist natürlich übernatürlich. Aber verstehst du, im Geist gibt es nicht natürlich übernatürlich, sondern im Geist ist alles, ich sag mal, natürlich übernatürlich und alles Natürliche ist übernatürlich. Also übernatürlich, natürlich, natürlich, übernatürlich. Amen. Das heißt, die Salbung Gottes aktiviert dich übernatürlich. Weißt du, die Sache ist ganz einfach, wenn du unter einen übernatürlichen Mantel der Salbung kommst, wenn du aktiviert wirst, so wie es Gott eigentlich geplant hat, nämlich durch den fünffältigen Dienst aktiviert wirst in der Salbung, dann kommst du automatisch unter einen übernatürlichen Mantel, dann wird letztendlich alles, was du tust, wenn es der Wille Gottes ist, dass du es tust, wird alles, was du tust, übernatürlich. Man könnte sagen, es wird übernatürlich veredelt. Ja, es wird übernatürlich überkleidet. Du bist ein übernatürlicher Orthopäde zum Beispiel. Das ist dann, du kannst es nicht trennen, verstehst du? Du bist nicht, ja, das mache ich in meinem Job tagsüber und dann abends in der Gemeinde, da wird es dann übernatürlich. Nein, das ist alles übernatürlich. Die Salbung ist die übernatürliche Kraft Gottes, um Dinge hervorzubringen, die nur Gott hervorbringen kann. Ohne die Salbung bist du auf deine menschliche Kraft angewiesen. Da kannst du begrenzt Dinge tun. Du kannst zum Beispiel natürlich, und deswegen denken wir oft so, du kannst begrenzt, zum Beispiel im Ordnerdienst, kannst du begrenzt wirksam werden im Natürlichen. Weil du kannst einfach sagen, ja gut, dann nehme ich halt den Eimer und dann teile ich es halt aus und dann so. Das kannst du, verstehst du? Und deswegen denken wir, naja gut, das ist ja nichts Besonderes. Aber in Gott, in der Salbung, wird alles übernatürlich. Amen. Und bestimmte Dinge kannst du ohne die Salbung nicht tun. Kranke heilen kannst du ohne die Salbung nicht tun. Mit anderen Worten, du könntest so sagen, der Dienst der Heilung ist eigentlich nur ein Dienst, in dem besonders sichtbar wird, dass du ohne die Salbung nichts tun kannst. In Wirklichkeit ist es aber so, dass du in keinem Dienst für Gott irgendwas tun kannst ohne die Salbung. Und ganz genau gesagt ist es sogar so, als ein Sohn Gottes kannst du nichts tun ohne die Salbung Gottes. Amen. Gar nichts. Du kannst nicht mal in deiner Arbeit erfolgreich sein ohne die Salbung Gottes. Als ein Sohn Gottes. Amen. Ja, sagst du, ja, manche sind auch ohne die Salbung erfolgreich. Ja, vielleicht eine Zeit lang. Amen. Aber weißt du, wenn sie ohne Jesus unterwegs sind, dann gehen sie sowieso irgendwann den Bach runter. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, aber dich auf deine eigene Kraft verlässt, dann ist es eigentlich noch schlechter, weil dann lebst du die ganze Zeit gegen deine eigene Identität. Du lebst also eigentlich gegen dich selber. Das ist sehr ungesund. Ja? Das führt dann zu Problemen. Ja? Psychologe würde sagen, Persönlichkeitsspaltung. Ja klar, weil du lebst nach einer Identität, die eigentlich gar nicht deine ist. Unsere Identität als Söhne ist eine Identität der völligen Abhängigkeit von Gott. Also lern es zu genießen. Sag mal, ich bin abhängig. Und das ist nicht nur ein Wort, sondern das ist die Realität. Ja, das ist wichtig. Weißt du, wenn du da mal eingetaucht bist, dann bist du tatsächlich, du bist ruiniert für alles andere. Es geht nicht mehr anders. Du kannst nicht mehr dieses natürliche Leben leben, weißt du? Du kannst nicht mehr einfach sagen, ja, das war jetzt super mit dem Übernatürlichen, mit der Salbung, das war jetzt super, aber jetzt müssen wir mal wieder, jetzt packen wir mal wieder an, komm, jetzt geht's mal wieder. Ja, ehrlich. Du kannst es nicht mehr. Jetzt hat man wieder ein bisschen normal. Jetzt back to business, ja? Das geht nicht. Gott übernimmt tatsächlich die Kontrolle über dein ganzes Leben. Halle, und das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache. Sag mal, das ist eine gute Sache. Und weil er dich eben nicht alleine lässt, wenn du auf ihn vertraust, deshalb hat er dir Gaben als Werkzeuge gegeben, auf die du zurückgreifen kannst. Und die Bibel redet von einigen Gaben. Schauen wir es uns mal an. Von was für Gaben redet die Bibel? Sie redet zum Beispiel, das haben wir das letzte Mal schon aktiviert, sie redet zum Beispiel von der Gabe des Sprachengebets. Und Paulus sagt, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet. Warum? Weil wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Das heißt, ich glaube nicht, dass es Christen gibt, die nicht in Sprachen beten sollten. Amen. Du kannst es, verstehst du? Ganz am Anfang, als ich mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und in neuen Sprachen redete, da bin ich nach vorne gegangen bei einem Aufruf, den ein Prediger gemacht hat, der mich sehr beeindruckt hatte, bin ich nach vorne gegangen beim Aufruf und er sagte, ja, ich bete jetzt um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und da dachte ich, super, da gehe ich nach vorne, mehr vom Heiligen Geist kann ich immer brauchen, aber ich muss ja nicht in anderen Sprachen beten. Weil meine Theologie war die, ich kann mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, ohne in anderen Sprachen zu beten. Das war meine Theologie, damals war ich Theologiestudent. Und da hatte ich diese Theologie. Du kannst mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, ohne in anderen Sprachen zu reden. Also ich sagte, ja, ich muss ja nicht in anderen Sprachen reden. Ich gehe einfach nach vorne und, weil er sagte so viel ungefähr, wer will mehr vom Heiligen Geist? Und dachte ich, ja, das kannst du immer brauchen. Und dann bin ich nach vorne gegangen und dann hat er die Fülle des Heiligen Geistes freigesetzt und dann hat er gesagt, so, und jetzt preisen alle den Herrn und loben wir den Herrn, jetzt öffnet einfach euren Mund. Und dann habe ich meinen Mund geöffnet und plötzlich merke ich, dass aus meinem Mund Worte rauskommen, die ich gar nicht verstanden habe. Und dann dachte ich, wow, was ist das? Es war wie, wenn jemand meine Zunge löst. Und plötzlich kamen Worte in neuen Sprachen aus mir. Und dann muss ich meine Theologie ändern. Amen, das ist eine gute Sache, wenn du ab und zu mal deine Theologie ändern musst. Wenn Gott dir Neues zeigt, dann. Verstehst du, jeder sollte in neuen Sprachen reden, weil wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Du kannst als Christ auch ohne das durchs Leben kommen, aber nicht so gut. Das ist ganz einfach. Amen, das ist ganz einfach. Halleluja. Also das haben wir das letzte Mal schon freigesetzt. Wenn du es noch nicht empfangen hast und wenn du neu dazugekommen bist, auch am Video, dann setzen wir es frei jetzt über dir in Jesu Namen. Öffne einfach deinen Mund und beginne einfach zu reden, weil die Salbung ist hier. Verstehst du? Die Salbung ist ja hier, um es zu aktivieren. Genauso war es bei mir damals. Ich bin einfach unter die Salbung dieses Predigers gekommen und der hat in neuen Sprachen geredet und plötzlich habe ich gemerkt, ich rede auch in neuen Sprachen. Das ist eigentlich so einfach, verstehst du? Es geht einfach nur darum, sich hinzugeben und nicht irgendwelche verstandeskomplizierten Sachen, ja, bei mir funktioniert es nicht, ich kann das nicht und oh, ich kriege immer so einen Krampf in der Zunge. Oder also, du machst es einfach. Mach es nicht kompliziert. Okay? Dann redet Paulus von einer weiteren Gabe, nämlich die Sprachenrede, die gleichzeitig eine prophetische Rede ist und die deswegen der Auslegung bedarf. Ja, neulich habe ich mit jemandem geredet, der erst aus dem evangelikalen Umfeld kommt und der sagte dann, ja, aber man kann ja nicht hier einfach nur Gebetsversammlung einfach nur in Sprachen reden. Ich will ja auch verstehen, was gebetet wird. Dann habe ich gesagt, mach dir keine Sorgen. Bei uns läuft der Gottesdienst ja nicht so ab, dass einer aufsteht und sagt Schabarababababanda und dann kommt der Nächste und steht auf und Schakadabababando und dann der Nächste Schakadababanda babanda und am Ende sagen alle, wow, war das auferbauen. Nein. Nein, die Bibel sagt ja ganz klar, wenn jemand in Sprachen redet vor der Versammlung und zur Versammlung, dann soll er es auch auslegen oder darum bitten, dass jemand anderes es auslegt, weil dann ist es eine prophetische Rede von Gott und dann ist es nicht nur zur Selbstauferbauung. Das ist also eine andere Sache. Das Sprachengebet für dich selber und die prophetische Sprachenrede mit Auslegung sind zwei verschiedene Dinge. Okay, also brauchst du dir keine Gedanken machen, wenn jemand kommt und dir 1. Korinther 14 um die Ohren haut, wo es heißt, ja, wenn einer in Sprachen redet, dann soll er es auch auslegen, ansonsten soll er schweigen und so weiter. Weißt du, das ist was anderes. Das ist die prophetische Rede. Wenn du jetzt hier aufstehst und einfach sagst, dann macht es nur Sinn, wenn irgendjemand sagt, was es bedeutet. Ansonsten macht es wenig Sinn. Ja. Sonst hast du hier deinen Abend zugebracht und du hast nichts verstanden. War auferbauend für jeden, der aufgestanden ist. Aber es war nicht das, was Gott wollte. Okay? Weissagung haben wir im Angebot. Weissagung, da brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Also etwas über die Zukunft eines Menschen, einer Stadt, einer Nation, übernatürlich durch den Geist Gottes zu empfangen und weiterzugeben. Das ist die Gabe der Weissagung. Ja. Gabe der Weisheit ist wieder was ganz anderes, ist auch zum Beispiel eine Gabe, die oft nicht auf den ersten Blick sofort als übernatürlich zu erkennen ist, weil das Wort der Weisheit ist einfach ein Wort, das hineingegeben wird in eine Situation und du merkst einfach in dem Moment, gibt Gott dir etwas, was einfach die ganze Situation löst. Kennst du das? Zum Beispiel am Arbeitsplatz, irgendwas total Spannung, schwierig, oh, keiner weiß. Und du stehst auf und Gott gibt dir eine Inspiration und du sagst etwas hinterher, denkst du, oh, ich weiß gar nicht, wo das herkam. Aber mit einem Mal beruhigt sich alles. Oder wird einfach anders, dreht sich, die ganze Atmosphäre dreht sich. Das ist das Wort der Weisheit. Amen. Wort der Erkenntnis. Wort der Erkenntnis, übernatürliches Wissen aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart oder auch aus der Zukunft, aus dem Leben einer Person, was du nicht wissen kannst, aber was sich als Detail genau so bewahrheitet, wo die Person sagt, ja genau das habe ich gestern gedacht oder gesagt oder genau das ist mir neulich passiert oder genau da bin ich jetzt gerade. Oder auch in der Zukunft, so wie Jesus zum Beispiel, der gesagt hat zu seinen Jüngern, hey, geht da hin in das Haus und dann werdet ihr dort einen Esel angebunden sehen, ja. Es war ein Wort der Erkenntnis. Er hat durch die Gabe der Erkenntnis gesehen, dass dort der Esel steht. Oder bei Nathanael hat er gesagt, ehe du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Da hat er ihn im Geist gesehen. Das war ein Wort der Erkenntnis. Das sind Worte der Erkenntnis. Halleluja. Sag mal Worte der Erkenntnis. Wir werden das alles freisetzen in dieser Schule. Halleluja. Weil die Salbung dafür ist da. Und ich weiß, jeder von uns wird in einem Maß der Salbung aktiviert. Und zwar jeder in da, wo er auch ganz spezifisch sich momentan hingezogen fühlt vielleicht. Aber an jeder Gabe sollte jeder Anteil haben. Also jeder von uns sollte mal ein Wort der Erkenntnis haben. Oder ein Wort der Weisheit. Oder in Sprachen reden. Oder Gabe der Heilungen. Ja. Das wollen wir heute Abend aktivieren. Halleluja. Gaben der Heilungen. Das steht übrigens Gaben der Heilungen im Plural. Das heißt, es gibt also verschiedene, es gibt unterschiedliche Facetten der Heilung. Es gibt unterschiedliche Gaben für unterschiedliche Bereiche. Es gibt Gaben der Heilungen. Es gibt Leute, die haben spezielle Salbung einfach für Rücken. Oder andere haben eine spezielle Salbung für Beine oder Krebs oder unterschiedliche Bereiche. Einfach spezielle Salbungen für bestimmte Bereiche. Ja. Und was aber nicht heißt, dass du darauf beschränkt bist. Also sag jetzt nicht, für den Rest meines Lebens bin ich jetzt der Rückenmann oder so. Ja. Ja, als ich mit dem Heilungsdienst begonnen habe, war es am Anfang tatsächlich so, dass vor allen Dingen die meisten Heilungen, die passiert sind, waren im Bereich Schmerzen, Rücken, Knie und Gelenke und so weiter. Und irgendwann mal sagte mal jemand zu mir, die auch im Gottesdienst war, sagte mal, sag mal, warum werden eigentlich nie taube Leute geheilt? Und dann hat es mich getroffen, hat mir der Heilige Geist gesagt, ja genau, warum eigentlich nicht? Und dann wurde mir klar, ja, ich hatte noch nie drüber gesprochen, ich hatte mich nie danach ausgestreckt, ich hatte mich nie damit beschäftigt. Also habe ich das vom Heiligen Geist genommen und gesagt, okay, Heiliger Geist, jetzt will ich sehen, dass taube Ohren geheilt werden. Jetzt will ich sehen, dass taube Ohren geöffnet werden. Also habe ich mich ausgestreckt danach, habe drüber geredet, habe gesagt, ja, jetzt werden taube Ohren geheilt und habe es freigesetzt und habe für die Leute gebetet und irgendwann hat es begonnen. Und dann wurden die tauben Ohren geöffnet. Und seither werden sie geöffnet. Halleluja. Und so hat Gott unser Repertoire über die Jahre immer mehr erweitert und er erweitert es immer noch mehr. Weil weißt du, immer wenn ich irgendwo was sehe, was ich noch nicht erlebt habe in meinem Leben, dann sage ich, Herr zu mir. Amen. Dann ziehe ich mir das. Amen. Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt wie in Amerika, wenn ich mit verschiedenen Sprechern zusammen bin auf einer Konferenz, wo jeder wieder etwas trägt, wieder etwas Spezielles trägt von Gott, dann sage ich, hey, Herr, alles, was die haben, was ich noch nicht habe, das ziehe ich mir. Und das Gute ist, die machen es genauso. Ist gut, ja? Halleluja. Also, immer wenn du irgendwas siehst, was noch nicht wirksam ist in deinem Leben, dann zieh dir's. Amen. Gabe des Glaubens. Halleluja. Das sind die Kraftgaben. Ja, du kannst sagen, das eine sind die prophetischen Gaben, ja, Sprachenrede, Weissagung, Erkenntnis, Weisheit, Gabe der Unterscheidung auch. Ja, das sind die prophetischen Gaben. Ja, was ist Unterscheidung? Unterscheidung ist, du hast die übernatürliche Gabe zu unterscheiden, ob etwas vom Teufel, von Gott oder vom Fleisch ist. Auch, was es auch bedeutet, das wird oft übersehen, was es auch bedeutet, Gabe der Unterscheidung ist, auch Atmosphären unterscheiden zu können. Auch in der Herrlichkeit, geistliche Räume zu unterscheiden. Ja? Zum Beispiel spüre ich, wenn im Raum die Salbung dafür ist oder die Wirksamkeit dafür da ist, dass Goldzähne sich manifestieren im Mund von Leuten. Das kann ich spüren, das ist ein bestimmtes Empfinden. Du sagst ja, wie spürst du das? Wie fühlt sich das an? Riechst du das? Oder wie ist das? Ich kann es dir nicht erklären. Ich kann dir nur sagen, ich spüre das. Warum? Weil ich es erlebt habe und weil ich weiß, wie es sich anfühlt. Jetzt sagst du ja, durch Gewöhnung geübte Sinne. Amen. Das ist Unterscheidung. Amen. Das ist auch Unterscheidung. Ja. Mir hat mal Gott gesagt, die Hauptgaben, in denen du wirksam bist, Georg, eigentlich, wenn du es nur von der Gabenseite betrachtest, die Hauptgaben, in denen du wirksam bist, ist eigentlich die Gabe des Glaubens und die Gabe der Unterscheidung. Das sind eigentlich meine Hauptgaben. Meine Hauptgabe ist gar nicht Gabe der Heilung, obwohl viele Heilungen passieren. Aber die Heilungen passieren bei mir sehr stark durch die Gabe des Glaubens einerseits und andererseits durch die Unterscheidung, nämlich zu erkennen, wann was reif ist. Wann was dran ist. Wann was im Raum ist. Verstehst du? Das ist die Unterscheidung. Ja. Also so ist es bei jedem anders. Aber das heißt nicht, dass es bei dir genauso sein muss. Amen. Heute Abend werden wir die Gabe der Heilung aktivieren. Was ist die Gabe der Heilung? Die Gabe der Heilung ist eine übernatürliche Befähigung, dass die Salbung Gottes durch dich fließt mit einer Fähigkeit, Krankheiten im Körper von Menschen zu eliminieren. Das ist die Heilung. Amen. Das heißt, wenn du in Heilung aktiviert bist, oh, ich spüre schon, wie es kommt. Halleluja. Also das fließt. Das ist ein Fluss. Unterschied zur Herrlichkeit. Unterschied zur Herrlichkeit. In der Herrlichkeit musst du gar nichts mehr spüren, weil die Herrlichkeit in der Atmosphäre bereits die Heilungen bewirkt. Die Gabe oder die Salbung der Heilung ist, sie fließt durch dich. Das heißt, da wird was wirksam durch dich. Da fließt was durch dich. Da fließt Kraft durch dich. Und der eine spürt es so, der andere spürt es so. Der eine spürt es mehr im Geist, der andere beim anderen ist ein Kribbeln, beim dritten ist ein Feuer oder was auch immer, oder Elektrizität oder was auch immer. Schicki. Halleluja. Der Punkt ist einfach der, wenn du drüber sprichst, beginnt es wirksam zu werden. Wir von euch wollen in Gaben der Heilung aktiviert werden. Heißt den Herrn, Halleluja. Wer will nicht aktiviert werden? Halleluja. Ist eine der Kraftgaben Gottes. Was sind die Kraftgaben Gottes? Glaube, Heilung und Wunderwirkung. Ja? Wunderwirkung ist nochmal wieder was anderes wie Heilung. Wunderwirkung heißt eigentlich im Wörtlichen, im Griechischen, heißt es Kraftbetätigungen, die Wunder hervorbringen. Das heißt, da ist eine Betätigung dabei. Du machst irgendwas. Also zum Beispiel, wenn Jesus dem Blinden Schlamm und Speichel aufs Auge geschmiert hat und gesagt hat, geh hin zum Teich, sowieso Siloa, glaube ich, war es, und wasche dich, dann wurde in dem Moment die Gabe der Wunderwirkung wirksam. Er hat etwas gewirkt. Ja? Er hat nicht ihm einfach nur die Hand aufgelegt und die Kraft floss durch und durch, sondern er hat was gewirkt. Ja? Wir werden das nächste Mal die Gabe der Wunderwirkung aktivieren, weil das hat was damit zu tun, dass du etwas tust, ja, mit den Menschen. Ich werde dann zeigen, wie du das aktivieren kannst, und es gibt verschiedene Möglichkeiten auch. Keine Sorge, wir machen jetzt nicht die Schlamm- und Speichelmethode. Wir haben auch kein Teich hier in der Nähe. Aber Gott möchte dich aktivieren in dieser Fähigkeit, Kraft zu betätigen, sodass Wunder hervorkommen. Das sind Kraftgaben. Halleluja. All das ist in der gleichen Salbung, genau in der gleichen Salbung, in der auch die Gabe der Hilfeleistung ist, in der die Gabe der Leitung ist Oder auch, es gibt noch einige andere Gaben, die wir auch immer so generell so ein bisschen als eher die natürlichen Gaben abschreiben, aber das ist eine Lüge. Die Gabe der Lehre zum Beispiel, ja? Gabe der Ermahnung, Ermunterung, ist auch eine übernatürliche Gabe von Gott, Menschen wirklich zu ermuntern, Menschen zur richtigen Zeit das richtige Wort zu sagen, sodass sie rauskommen aus dem Loch, in dem sie sitzen oder was auch immer. Ja? Oder die Gabe des Gebens, ja? Übernatürlich, Gott gebraucht Menschen, um andere Menschen zu segnen, auch finanziell mit zu segnen, mit Geschenken zu segnen, mit einfach ihr Herz zu berühren, aber auch das Reich Gottes zu segnen, indem sie Gott einfach führt, viel Geld zu verdienen, um viel ins Reich Gottes geben zu können. Das ist eine Gabe des Gebens, ja. Das ist eine übernatürliche Gabe Gottes. Halleluja. Gabe der Barmherzigkeit, ja, des Barmherzigkeitsdienstes an Menschen ist auch eine übernatürliche Gabe. Das hat nichts mit Helfersyndrom zu tun oder irgendwie so was, irgendwie Kompensation von Minderwertigkeit oder so, sondern es ist eine übernatürliche Aktivierung im Bereich Barmherzigkeitsdienst an den Menschen, diakonische Dienste. Ja, auch das möchte der Heilige Geist aktivieren. Halleluja. Ich glaube, weil wir sind schon in der Zeit, sind wir heute Abend schon relativ knapp. Deswegen fasse ich es jetzt einfach mal hier zusammen. Wir werden das nächste Mal vielleicht nochmal da weiter, nochmal tiefer drauf eingehen, auf einzelne Bereiche und dann auch die Gabe der Wunderwirkung aktivieren. Aber für heute Abend möchte ich einfach jetzt euch einfach bitten, steht einfach mal auf zusammen. Und ich möchte einfach wirklich jetzt hier im Raum zuerst mal einfach wirklich im Namen Jesus all diese Gaben, die wir jetzt erwähnt haben, weil die Sache ist die, allein dadurch, dass sie erwähnt werden in der Salbung, werden sie bereits aktiviert. Halleluja. Allein dadurch, weißt du, viele Gaben werden einfach nie erwähnt und deswegen werden sie nie aktiviert. Deswegen sollten wir die Gaben erwähnen, weil wenn wir sie erwähnen, wird sie aktiviert. Und wie die Marion gesagt hat, unsere Worte haben extreme Macht in der Salbung Gottes. Wenn ich hier vorne stehe und in der Salbung Gottes bestimmte Dinge erwähne, dann hat es die Kraft, und das glaube ich von ganzem Herzen, das weiß ich und das habe ich schon so oft erlebt, dann hat es die Macht, genau das in dem Moment zu aktivieren. Verstehst du? Weil das nicht einfach irgendwie menschlich dahingeredet ist, natürlich dahingeredet ist, sondern weil es durch die Salbung Gottes hervorkommt. Und deswegen danke ich dir, Vater, jetzt im Namen Jesus, dass du alle diese Söhne und Töchter hier und alle die 200 weiteren, die über Video zuhören oder zuschauen, im Namen Jesus, dass du wirklich die Gaben Gottes in ihnen aktivierst, dass du Dinge zum Leben bringst, Dinge, die wir erwähnt haben, dass sie in ihnen wie ein Licht angeht, wo sie sagen, wow, ja, das bin ich. Das ist für mich, wo sie connecten, wo sie wirklich eine Verbindung spüren und sagen, jawohl, genau, die Hilfeleistung, meine Güte, ja, ich dachte immer, ja, das ist nur so ein kleiner Dienst, den ich da tue, aber da habe ich eine Gabe, das ist ja von Gott und wo sie jetzt durch ganz neu diese übernatürliche Substanz ziehen, um das, wozu du sie gesetzt hast, im Geist, im Übernatürlichen wirksam werden zu lassen, Herr. Ich danke dir dafür, Vater, ich danke dir für diakonische Gaben, Herr. Ich danke dir, Herr, für Gaben der Barmherzigkeit, Herr, die aktiviert werden im Geist und aus dem Geist in der Mitte deines Leibes, Herr. Ich danke dir, Jesus, Herr, für Gaben der Leitung, Herr. Und ich danke dir, Jesus, für Gaben der Ermunterung, der Ermahnung, Herr. Ich danke dir, Jesus, für diese wunderbaren, kostbaren Gaben, die du in den Leib Christi hineingelegt hast, Herr. Ich danke dir auch, Herr, dass wir nicht die Gabe der Ermunterung und Ermahnung verwechseln mit der Gabe der Kritik. Danke, Vater, die eine Gabe ist, die vom Teufel kommt. Und auch nicht die Gabe des Verklägers der Brüder. Amen, danke. Danke für die Gabe der Unterscheidung, das eine vom anderen unterscheiden zu können. Was ist göttliche Ermunterung und Ermahnung und was ist eigentlich nur Verdammnis und Kritik? In Jesu Namen. Danke, Vater, auch die Gabe der Unterscheidung, Herr, dass sie in den Söhnen immer stärker wird. Herr, danke, Vater, dass jeder Einzelne hier immer sensibler wird, Herr, zu unterscheiden, was kommt von Gott, was kommt vom Fleisch, was kommt vom Teufel, die Atmosphären unterscheiden kann, was im Raum ist. Weißt du, Gott macht dich zu einem Atmosphärenspezialist. Das muss ich dir sagen, als Sohn Gottes, du bist ein absoluter Atmosphärenspezialist. Wenn du im Geist aktiviert bist, ich sage dir, du kommst in einen Raum und du spürst die Atmosphäre, du merkst, wow, da ist Streit im Raum zum Beispiel oder oh, wow, da ist Bedrückung im Raum oder da ist dies und jenes im Raum und du spürst es und gleichzeitig, indem du spürst, bringt Gott in dir die Wirksamkeit hervor, die genau diese Atmosphäre rumdreht und zu einer göttlichen Atmosphäre macht. Wo vorher Streit war, kommt Frieden und Einheit. Wo vorher Depression war, kommt Freude. Du bist ein, durch, weißt du, geh davon davon aus, sieh dich so. Du bist so ein Atmosphärenspezialist. Hier sind lauter Atmosphärenspezialisten. Gott sendet dich aus in diese Welt, um ein Atmosphärenspezialist zu sein. Wenn du zu einer Geburtstagsfeier, einer Familienfeier zum Beispiel gehst, dann bist du der Atmosphärenspezialist, der die Stimmung dreht. Du bist die Stimmungskanone, wenn es sein muss. Amen. Das ist so. Wir haben das alles schon erlebt. Irina und ich, wir haben das schon so oft erlebt. Einmal waren wir bei einer Familiengeburtstagsfeier von einem Onkel von mir. Und 200 Leute oder 300 Leute, der ganze Saal, irgendwie alles war so betröppelt. Kaum einer hat geredet, nichts war. Ne? Und wir kamen und je länger wir da waren, umso mehr hat sich im ganzen Raum die Atmosphäre gedreht. Es wurde immer lebendiger. Am Ende wurden sie richtig freudig, die Leute. Und wir haben es genau gemerkt. Das kam durch uns. Gell? Das war der Hammer. Ja? Also wir sind Atmosphärenspezialisten. Amen. Sag mal, ich bin ein Atmosphärenspezialist. Ich unterscheide die Atmosphären und ich drehe die Atmosphären. Wo ich hinkomme, kommt der Himmel hin. Wo vorher eine andere Atmosphäre geherrscht hat, herrscht die Atmosphäre des Himmels, wenn ich gehe. Weißt du, das ist fast noch wichtiger als manche Heilungs- oder Befreiungsgabe. Ist wichtig, dass du lernst, Menschen in andere Atmosphären zu führen. Weil da passiert so viel Befreiung. Ich meine, warum heißt in Sprüche 17, 22, ein fröhliches Herz dient der Gesundung. Das heißt, wenn du Menschen von einer Atmosphäre der Bedrückung und der Depression in eine Atmosphäre der Freude führen kannst, dann bereitest du damit auch den Weg für ihre Heilung. Auch die körperliche Heilung. Halleluja. Und damit sind wir bei der Gabe der Heilung. Und ich danke dir, Vater, Herr, dass du die Gaben, die verschiedenen, die unterschiedlichen Gaben der Heilungen freisetzt in unserer Mitte, Herr. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist heute Abend und dass du die Söhne und Töchter aktivierst in dieser Gabe, Herr. Danke, Herr, danke, dass die Kräfte der zukünftigen Welt in puncto Heilung durch uns fließen, Herr. Halleluja. Und ich setze es jetzt frei in dem Namen Jesu Christi. Jetzt hier im ganzen Raum. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für die Gabe der Heilungen. Die Gaben der Heilungen. Danke, Jesus. Danke für den Strom. Halleluja. Wer möchte das? Streck dich mal aus. Halleluja. Weißt du, ich habe es gesagt, es passiert durch Hunger und durch Glaube. Du möchtest es. Und dann sagst du, Vater, ich bitte dich, dass du die Gabe der Heilung in mir aktivierst. Stärker als je zuvor. Und ich glaube jetzt, dass worum ich dich bitte, dass ich es empfangen habe. Und deshalb gehört es mir. Danke dafür, Vater, dass jetzt Gaben der Heilungen durch mich fließen. Genau so, wie es gebraucht wird. Oh, in Jesu Namen. Oh, jetzt ist da. Ich merke schon, mein Heilungsdetektor in den Fingern springt an. Es ist da, es ist überall im Raum. Halleluja. Halleluja. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir Folgendes. Halleluja. Wer ist heute Abend hier und du hast irgendwo Schmerzen in deinem Körper? Mal als erstes, melde dich einfach mal. Okay, ja, gut. Okay, und wer ist alles da, der irgendwo in seinem Körper eine Funktionsstörung hat, sprich ein Organ ist nicht richtig funktioniert, Blutdruck dann richtig funktioniert, einfach wo dein Körper eine Heilung braucht. Wer braucht alles eine Heilung in seinem Körper? Wirklich eine Heilung des Blutkreislaufes oder was auch immer, eine Heilung der Nierenfunktion, einfach eine Heilung. Du brauchst eine Heilung. Melde dich einfach mal. Halleluja, okay. So, jetzt pass auf und jetzt machen wir es so. Jeder, der sich jetzt nicht gemeldet hat, geht zu jemand hin, der sich gemeldet hat und Achtung, nur nichts machen, sondern einfach geh nur zu der Person hin. Ich möchte einfach, dass jeder jemand hat, weil jetzt werden wir die Gaben der Heilungen aktivieren. Jeder geht zu jemand hin, der sich meldet, solange bis sich keiner mehr meldet. Jeder, der jemand hat, braucht sich dann nicht mehr melden. Halleluja, aber solange sich noch jemand meldet, schaut einfach um euch herum, wer noch niemand hat und geht auf die Person zu. Halleluja. Geht auf die Person zu. So, Achtung. Es hat noch nicht jeder jemand. Wartet noch. Da hinten ist noch jemand. Da hinten ist noch jemand. Und hier ist noch jemand. Wer betet noch für niemand und braucht auch kein Gebet? Geht einfach auf jemand zu noch. Ja, da ist, genau. Okay, super. Wer hat noch niemand, für den er betet, Monika? Da, die Erika braucht noch jemand. Ah, nee, du hast da jemand. Okay, noch jemand? Noch jemand? Wer braucht jetzt noch jemand? Nur noch Erika. Okay, gut, dann kommst du zu mir, Herr Erika. Halleluja, dann passt. So, und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt fragst du einfach kurz die Person, wo der Schmerz ist oder wo das Problem ist. Einfach nur jetzt mal fragen, nur nichts beten, einfach nur fragen, wo ist das Problem, wo ist der Schmerz? Okay? Wo ist das Problem und wo ist der Schmerz? Okay, gut. So, jetzt weißt du Bescheid, Achtung, das geht ganz schnell. Du brauchst nicht die ganze Arztgeschichte erzählen, sondern einfach nur, wo ist der Schmerz, wo ist das Problem? So, und jetzt machst du Folgendes, weil wir setzen jetzt die Gaben der Heilung frei. Die Gabe der Heilung fließt bevorzugt durch die Hände. Ich sage nicht, dass die Gabe der Heilung nur durch die Hände fließt. Ich habe auch erlebt, dass die Gabe der Heilung durch meinen Fuß geflossen ist. Das spielt keine Rolle, kann durch unterschiedliche Extremitäten fließen, aber normalerweise, biblisch gesehen, fließt es durch die Hände. Das heißt, du fragst jetzt die Person, wenn das ein Ort ist, an dem man seine Hand hinlegen kann, ohne dass es peinlich ist, dann frag die Person, ob du deine Hand auf die Stelle legen darfst. Wenn es ein Ort ist, vielleicht zum Beispiel Unterleib oder so, dann sagt der Person, sie soll ihre Hand auf die Stelle legen und du legst dann deine Hand auf ihre Hand. Ja, weil dann fließt die Salbung auch. Ja, also nichts irgendwie Übergriffiges machen, sondern einfach wirklich fragen, darf ich meine Hand da hinlegen, wo das Problem ist. Ja, und dann legst du deine Hand da drauf. Halleluja. Okay, ups, da. Hat jeder seine Hand da? Hat jeder seine Hand da, wo sie sein soll? Okay, dann sagen wir jetzt im Namen Jesus, jetzt sprichst du rein, im Namen Jesus setzen wir jetzt die Gaben der Heilungen frei in diesem Raum und wir befehlen jetzt, du befiehlst jetzt, du heilst jetzt den Kranken, das heißt, du befiehlst jetzt und sagst jetzt diesen Schmerzen, dass sie weichen müssen, du befiehlst diesen Problemen jetzt zu verschwinden, du befiehlst diesen Augen geheilt zu sein, in dem Namen Jesu Christi, du befiehlst diesem Organ geheilt zu sein, in Jesu Christi Namen. Wow, das ist jetzt diese Gabe der Heilung frei. Du sagst einfach, ich setze die Heilungssalbung frei, jetzt in diesen Bereich hinein und ich befehle diesem Organ, in die Ordnung Gottes zu kommen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Netzhaut, komm in die Ordnung Gottes jetzt. In Jesu Namen. Hornhaut, komm in die Ordnung Gottes jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Makula, in die Ordnung Gottes jetzt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Du bittest also nicht, du brauchst nicht zu bitten, weil Heilung gehört uns durch das Wort. Du musst nur die Heilungssalbung freisetzen. Du sagst einfach nur, ich setze die Heilungssalbung frei und ich befehle diesem Organ oder diesem Körperteil jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. Oder du sagst, ich befehle den Schmerzen jetzt zu weichen. Befehle den Bewegungseinschränkungen jetzt zu weichen. Ich befehle diese Gelenke, ich befehle diese Schultern, ich befehle diese Knochen, ich befehle diese Bandscheiben, jetzt in die Ordnung Gottes zu kommen. In Jesu Namen. Lass es fließen, lass es fließen, lass es fließen. Entschieden, entschieden, entschieden, entschieden, entschieden, entschieden, entschieden. Und dann, wenn du fertig geboten hast, dann nimmst du deine Hand weg. Und wenn die Person vorher Schmerzen hatte, frag sie, und wie ist mit dem Schmerz? Lass die Person es testen. Wenn die Person keine Schmerzen hatte vorher, dann frag sie trotzdem, fühlt sich's irgendwie leichter an? Empfindest du irgendwie, dass sich in deinem Körper was verändert? Oder einfach frag nach, ja? Streck dich danach aus. Halte Ausschau nach der Heilung, gemeinsam mit der Person, für die du betest. Haltet gemeinsam Ausschau nach dieser Heilung, in Jesu Namen. Haltet gemeinsam Ausschau nach dieser Heilung, in Jesu Namen. Wenn du für den Magen gebetet hast, dann sag, und wird es irgendwie leichter im Magen? Oder wenn du für die Nieren gebetet hast, fragst du einfach, hast du irgendwas gespürt? Hast du die Kraft Gottes gespürt? Hast du vielleicht den Strom gespürt? Was auch immer. Halleluja. Halleluja. Okay? Jetzt hast du gefragt, jetzt möchte ich einfach mal sehen, wer hat alles von denen, für die jetzt gebetet worden ist, wer hat alles in irgendeiner Form, ich frage einfach erstmal so ganz allgemein, wer hat alles in irgendeiner Form die Kraft Gottes gespürt? Wer hat alles, wow, schaut euch mal um, meldet euch mal, jeder, der irgendwie die Kraft Gottes gespürt hat, wow, wow, merkst du das? Halleluja, geben wir mal Jesus einen Applaus. Das ist die Gabe der Heilung, das sind die Gaben der Heilungen. Bei den Gaben der Heilungen spürst du etwas. Weißt du, selbst dann, wenn du nicht einen Schmerz hattest oder irgendwas, aber du spürst die Kraft Gottes in irgendeiner Form meistens, ich sage nicht immer, aber meistens bei den Gaben der Heilung. Und deswegen haben jetzt bestimmt 80% hier ihre Hand gehoben und gesagt, sie haben die Kraft Gottes gespürt. Okay, wer von denen, die die Kraft Gottes gespürt haben oder auch den anderen, weil es kann auch sein, dass du die Kraft Gottes nicht gespürt hast und trotzdem geheilt bist, ja, also wer hat alles, kann jetzt bereits nachvollziehen, weil manche sagen, kannst du nicht sofort nachvollziehen, aber wer kann jetzt bereits nachvollziehen, dass der Schmerz weg ist oder dass etwas sich verändert hat, dass du geheilt bist in irgendeiner Form? Melde dich einfach mal. Da ist jemand. Wow, Halleluja, danke Jesus, überall, danke Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wer von denen, die sich jetzt gemeldet haben, hatte irgendwo einen Schmerz am Körper, der jetzt weg ist? Wer hat einen Schmerz am Körper? Erzähl einfach mal kurz, was ist bei dir passiert? Oder hier, fangen wir hier vorne an. Komm einfach nach vorne. Was ist bei dir passiert? Du hattest einen Schmerz? Wo? Ja, ich konnte meinen Hals nicht drehen in die Seite. Das war wie so ein, wenn man Zug hinbekommt, das hat doch ziemlich geschmerzt. Ja. Und jetzt hat Andrea gebetet für mich. Zuerst waren 80% weg, jetzt 90% und der Rest geht über Nacht weg. Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Ich habe da oben eine Verspannung drin gehabt. Ja. Und das Schulter gar nicht mehr gelaufen ist. Okay, und jetzt? Und jetzt ist alles weg. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Was ist bei dir passiert? Ich bin gekommen, Schulterbereich und alle Schmerzen und jetzt linke Seite komplett frei und die rechten so 70%. Halleluja, Amen. Und die restlichen 30 kommen auch noch. Amen. Gebt mir Jesus die Ehre. Halleluja, Halleluja. Wer hat noch in irgendeiner Form eine Veränderung in seinem Körper gemerkt, selbst wenn es jetzt nicht direkt Schmerzen waren, sondern irgendwas anderes, wo du gemerkt hast, da hat sich was verändert. Was hat sich bei dir verändert? Ich meine, ganz starker Strom Gottes durch mich durch. Okay. Ganz stark. Halleluja. Und was war das Problem vorher gewesen? Unregelmäßige Blutungen im Unterleib. Okay. Halleluja. Jetzt spürst du, wie der Strom Gottes durch dich durchgeht. Amen. Und wir sagen, das ist geheilt in Jesu Namen durch die Kraft Gottes. Halleluja. Wer hat noch eine Veränderung in seinem Körper gemerkt? Was hast du gemerkt? Ich fühle einfach, dass ich größer bin. Ich habe ein Rückenproblem, also ich früher gehabt irgendwie. Ja. Und es ist einfach viel leichter geworden irgendwie. Du bist größer geworden? Ja, es fühlt sich so an. Halleluja. Größer irgendwie. Amen. Das heißt, der Zwischenraum zwischen den Bandscheiben hat sich erhöht. Ja, ich würde so sagen, also ich habe das schon früher gemerkt, irgendwie, dass vor dem Spiegel, ich habe da so einen Kratz drin und ich merke, dass ab und zu bin ich größer und kleiner. Okay, und jetzt hast du gemerkt, du bist größer geworden. Ja, also ich merke das schon, ja. Amen, Halleluja, preis den Herrn, Amen. Wer war noch? Du? Was hat sich bei dir verändert? Also ich habe in letzter Zeit öfters mal wieder Schwierigkeiten gehabt beim Gehen und so, ist immer so unrund gewesen. Ich habe einfach gemerkt, dass wir im Gegensatz dafür einfach die meisten Leute beim Gehen immer überholt haben praktisch. Die Leute sind immer vorbeigelaufen gewesen, haben ein bisschen nachgucken können und jetzt sind gerade mal so richtig auch schnell gehen können. Hast du gerade getestet? Ja, gerade getestet. Halleluja. Ist also nicht gegangen oder so. Dann. Amen. Und gleich von Anfang an. Es war natürlich so ein Neinkommen überwinden, wie ich schon ein paar Mal gehabt habe, sondern es war einfach loslegen, ins Gewiss loslegen und also gar nicht überwinden, sondern einfach loslegen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Amen. Hat noch jemand jetzt was erlebt, wo du sagst, das hat sich verändert? Ja, was hat sich bei dir verändert? Bei mir war hinten im Kreuz, das Kreuzbein irgendwie verschoben und es ist wieder alles in Ordnung. Wow. Woran hast du es gemerkt, dass es verschoben war? Am Gehen. Am Gehen. Das heißt, du konntest nicht richtig... Ja, ich konnte nicht richtig koordinieren. Okay, und jetzt hast du gemerkt... Und jetzt ist wieder in Ordnung. Wow, Halleluja, preis den Herrn. Amen. Danke, Jesus. Schau, das ist die Gabe der Heilung. Streck mal nochmal deine Hände aus und sag, danke, Vater, dass die Gaben der Heilungen durch meine Hände fließen. Wenn ich diese Hände auf Menschen lege, verschwinden die Schmerzen sofort. Bewegungseinschränkungen weichen. Organe kommen in die Ordnung Gottes. Heilung fließt in ihren Blutkreislauf. Menschen erleben, dass Jesus sie vor 2000 Jahren bereits geheilt hat. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Das nächste Mal werden wir beginnen, die Gaben der Wunderwirkungen weiter freizusetzen. Wir werden auch immer wieder, auch in dieser Glory Life Schule, immer wieder auch in Gaben der Heilungen noch tiefer reingehen. Wir werden kreative Wunder aktivieren, die unterschiedlichen Dinge einfach aktivieren. Das war erstmal der Anfang. Es war die einfachste Version. Einfach Hand auflegen, da wo es weh tut, Salbung fließen lassen, rein, zack, Ende. Amen. Also das kann jeder, Amen. Da muss nichts gelernt haben, da ist keine Technik dabei. Ich meine, das ist einfach, okay? Jemand sagt, da habe ich Schmerzen, also Logo, lege ich da die Hand drauf. Oder jemand sagt, da mein Organ, das Problem, also Hand drauf, Salbung rein. Das ist die einfachste Version, Amen. Halleluja. Sag mal, es ist so einfach. Das kann sogar ein kleines Kind. Amen. Halleluja.